Kundgabe 4916. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1950. Abwehr des göttlichen Wortes. Zeichen des Endes. Das untrüglichste Zeichen des nahen Endes ist die Unaufgeschlossenheit der Menschen meinem Wort gegenüber, das ihnen in reinster Form geboten wird. Denn alles Göttliche wird herabgezogen oder abgelehnt, so wie der Mensch im Gegensatz dazu steht, so wie er teuflischen Kräften zugewandt ist, weshalb er weder eine Gottheit erkennt, noch sich wohltätig berührt fühlt von dem, was von dieser Gottheit ausstrahlt. Es kann ein dem Gegner verfallener Mensch nicht meine Liebe spüren, weil er sie zurückweiset. Und es kann daher jener Mensch auch nicht mein Wort erkennen als Gnadengabe eines ihm wohlwollenden, vollkommenen Wesens. Und so ihr in der Welt um euch blicket, so ihr ihnen in Liebe meine Gnadengabe anbietet, wird euch die allseitige Abwehr meines Wortes zu denken geben müssen. Denn ihr könnet davon nur auf den Geisteszustand der Menschen schließen, die in ihrer Gottferne nichts mehr erkennen, was von mir kommt. Ein solcher Geisteszustand aber bedingt ein Ende dessen, was ursprünglich dazu bestimmt ist, die Menschen in einen hohen Reifegrad zu versetzen. Er bedingt das Auflösen der Erde, die von mir als Ausreifungsstation für das Geistige geschaffen wurde und nun ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Wer aufmerksam ist, der muss eine offensichtliche Verflachung feststellen unter der Menschheit. Ein völliges Uninteressiertsein an den Fragen, welche die Ewigkeit betreffen. Den Ausgang und das Ziel des Menschen und das Walten und Wirken eines Schöpfers. Selten nur bewegen solche Fragen einen Menschen, und diese wenigen nur sind es, die ihrer Bestimmung entsprechend leben und also nun auch mich erkennen und anstreben. Die Mehrzahl aber wird unwillig, so nur solcher Fragen Erwähnung getan wird. Und je näher das Ende kommt, desto offensichtlicher wird die falsche Einstellung der Menschen zu mir, ihrem Gott und Schöpfer, von Ewigkeit, wie auch die Liebe zu dem, was der Welt angehört, also Anteil meines Gegners ist. Und immer mehr werden die Menschen seinem Begehren und Einfluss unterliegen. Immer sichtlicher wird ihr Lebenswandel meinem Willen widersprechen. Und Lieblosigkeit und Hass wird vorsprechen, wo die Liebe zum Nächsten geübt werden soll. Immer größer wird die Feindschaft werden von Seiten der Anhänger meines Gegners gegen die wenigen, die mir angehören wollen und ihrem Begehren nicht nachkommen. Es werden niemals gläubige Menschen sich anfeinden, sondern diese werden zusammenhalten, je näher das Ende ist, weil sie von den Anhängern der Welt stark bedrängt werden, die unter dem Einfluss des Gegners stehen und mich aus ihren Herzen reißen wollen. Lasset euch nicht täuschen durch eure Umgebung, die euch gewinnen will unter falscher Maske. Bietet ihnen mein Wort an, und ihr werdet ihren wahren Geist erkennen. Denn wo ich selbst ihnen entgegentrete in Form meines Wortes, dort lehnen sie sich auf gegen mich, also sie verwerfen mich. Sie verhöhnen und verlästern euch, die ihr mir anhanget und für mich und mein Wort eintretet. Und dann wisset ihr auch, dass die Zeit des Endes gekommen ist. Denn es geht der Satan mit aller List und Macht vor gegen euch, indem er mich zu verdrängen sucht aus euren Herzen, um sein Spiel zu gewinnen. Wer aber mein Wort hat, der erkennt sein falsches Spiel und ist wachsamen Herzens. Er wird sich aus meinem Wort die Kraft holen zum Widerstand, während mein Gegner seine Anhänger wohl auch mit Kraft versorgt, doch stets nur zu bösen Taten, um sie zu verderben auf ewig. Bis ich selbst seinem Treiben ein Ende setze und ihn in Fesseln lege, bis der letzte Tag gekommen ist und mit ihm das letzte Gericht. Amen.